Kundgabe 3753. Empfangen durch Bertha Dudde am 27.04.1946. Schwerste Notzeit vor dem Ende. Ihr, die ihr jetzt auf Erden lebet, habet die schwersten Proben zu bestehen und die schwersten Leiden zu ertragen, weil das Ende nahe ist und euch zu wenig Zeit bleibt zum langsamen Reifen eurer Seelen. Fast unerträglich wird die irdische Last euch scheinen, und das soll euch Beweis sein, dass die letzte Zeit gekommen ist. Denn immer nimmt eine große Not ein Ende. Solange ihr aber lebet, werdet ihr unter dem Druck schwerster Lebensverhältnisse schmachten müssen, weil das letzte Werk eurer Seelengestaltung durchgeführt werden muss zu eurem Heil. Doch die Zeit ist kurz, und sie wird trotz schwerster Not auch erträglich sein für die meinen, derer ich mich annehme in augenscheinlicher Art. Darum lasset euch auch von dieser Voraussage nicht niederdrücken, sondern erhebet vertrauensvoll eure Augen zu mir, der ich in eure Herzen sehe, der ich euren Willen erkenne und der ich helfe dem, der sich meiner Hilfe würdig macht, der demütig mich darum angeht, der zu mir betet im Geist und in der Wahrheit. Ihr anderen aber, die ihr schwachgläubig oder gänzlich ungläubig seid, lasset euch belehren über Ursache und Zweck der Not und glaubet, dass ihr dem Ende nahe seid. Und je nach eurem Glauben wird euch geholfen werden. Doch ich kann die Zuchtrute nicht von euch nehmen angesichts des Endes, das dann noch mehr unreife Seelen überraschen würde. Denn einige wenige werden doch zu mir zurückfinden durch die Not. Und wo eine scheinbare Besserung der Lebensverhältnisse ersichtlich ist, dort ist auch das Wirken der Gegenkraft offenbar. Und auch das soll euch Beweis sein, denn meine Hilfe kommt anders zum Ausdruck, wenngleich ich auch irdisch und körperlich für die meinen sorge, dass die drückendste Not von ihnen genommen ist, versehe ich sie aber mit innerlicher Kraft und Glaubensstärke und mache sie dadurch fähig, auch ein schweres Erdenleben zu ertragen. Während mein Gegner den Menschen materielle Güter verschafft und sie antreibt zu lieblosem Handeln, so dass ihr jederzeit den Ursprung der Kraftzufuhr erkennen werdet, so ihr das irdische Gebaren der Menschen in Augenschein nehmet. Erwartet nicht eine Besserung der Lebensverhältnisse, denn eine Not löset die andere ab, weil das Ende nahe ist. Und bereitet euch daher auf das Ende vor. Schaffet nicht irdisch, sondern geistig. Dienet einander, wo es geboten ist. Machet euch dadurch die schwere Not erträglich. Denn dies ist der Zweck, euch zu dienender Liebetätigkeit anzuregen, auf dass ihr dadurch mir immer näher kommt. Denket nicht an euch selbst, sondern gedenket der Not des Nächsten. Seid hilfsbereit und gebewillig. Die Zeit ist nur kurz und darum besonders hart, aber sie kann für euch auch überaus gnadenreich sein, so ihr meine Mahnungen befolgt, so ihr auf mein Wort höret und es auszuleben bemüht seid. Das Ende kommt und mit ihm das letzte Gericht. Die Entscheidung. Die Erlösung bedeutet für die meinen, aber auch erneute Bannung für meinen Gegner. Und darum sorget, dass ihr zu den meinen gehört. Lasset die große Not euer Lehrmeister sein, der euch zu mir hinführet. Höret auf meine Boten, die euch belehren und euch meinen Willen kundtun, die euch auch jederzeit Aufklärung geben können über Ursache und Zweck der Not. Und sie wird nicht erfolglos sein für eure Seelen. und dereinst werdet ihr es mir danken, dass ich euch diese letzte Gnadenzeit noch gewährt habe und euch durch Not und Elend zu gewinnen suchte für mich und mein Reich. Amen.